Yeah. Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz allein. Und du begreifst nun, dass jeder auf dich scheißt. Und du lässt jetzt deine Tränen raus und weinst. Jeder versucht dir deine Träume auszureden, weil sie hoffen, dass du anfängst aufzugeben. Und du fragst dich, wann hört er bloß auf der Regen? Können sie es einfach nicht lassen, auf dich drauf zu treten? Du spürst die Blicke und du weißt, du bist hier nicht willkommen, weil du hier keine Liebe bekommst. Dieser Beton nennt sich Leben, Junge, und das sind Kopfschmerzen. Und dieser Kopfschmerz lässt sich in einem Loch sterben und keiner antwortet dir. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Handvoll wie wir, denn morgen ist ein neuer Tag. Hör auf dein Herz und versuch's, aber glaub mir, alles wird gut. Und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweis diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, das, was sie haben, kannst du auch haben. Denn wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag, versuch's, alles wird gut. Alles wird gut, Mann, du schaffst das schon. Du bist den Neid und den Hass gewohnt. Aber du hast Herz, wann wird das belohnt? Und dieser Weg ist ein verdammtes Labyrinth. Du hast Träume, obwohl Schlafwandeln dir nichts bringt. Hör auf deinen Instinkt, hör nicht auf die Leute, die reden. Denn du siehst selbst, dass deine Freunde hier stehen. Sei deinen Freunden nah, doch deinen Feind noch näher. Vergessen ist einfach, doch verzeihen ist schwerer. Bleib wie du bist, auch wenn sie sagen, dass du nichts bist. Mach es für dich, glaub mir, Mann, sonst packst du es nicht. Und packst du es nicht, ja, dann scheißen alle auf dich. Dann bist du alles und nix und vor allem ein Witz. Lass dich nicht runterziehen, lass dich nicht unterkriegen. Sie haben das gleiche Ziel, sind selber unzufrieden, auch wenn es hart ist. Wir werden alle Helden sein, auch wenn es nur für einen Tag ist. Yeah, und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweis diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, das, was sie haben, kannst du auch haben. Denn wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag, versuch's, alles wird gut. Und bis zu unten drücken sie dich noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer. Steh, steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist, denn bist du erst weg, dann weint keiner mehr um dich. Und bis zu unten drücken sie dich noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer. Steh, steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist, denn bist du erst weg, dann weint keiner mehr um dich. Und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweis diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, das, was sie haben, kannst du auch haben. Denn wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag, versuch's, alles wird gut.